WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Offene Themenrunde heute Nacht. Wer gerne mit mir sprechen möchte, ihr kennt die Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und sofort geht es los mit Serkan. Serkan ist 30. Guten Morgen, Serkan. Ja, guten Morgen, Jürgen. Um was geht's? Ja, es geht eigentlich um den Vorspann von dir. Da sitzt du in einem Taxi und ich wollte einfach nur mal wissen, was das damit auf sich hat. Ach, ja, den haben wir für vielen Jahren am Anfang unserer Sendestaffel gedreht. Und das ist ein Yellow Cab aus New York. Das haben wir damals ausgeliehen für diesen Vorspann. Und ich hatte die Ehre, wirklich live in diesem Auto fahren zu dürfen, was ein sehr cooles Gefühl war, mit so einem Panzer durch Köln zu fahren. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist nicht mein eigenes, leider nicht. Ach so, ja, okay, das wäre meine zweite Frage gewesen, ob das jetzt dein eigenes Fahrzeug wäre. Nein, nein. Du hast ja schon gesagt, ja, das war nur einmal ausgeliehen. Okay, ja, das war eigentlich meine Frage. Finde ich echt cool und ja, geniale Sache, absolut. Ja, ich bin mal doof, ja. Noch eine Frage. Bekomme ich vielleicht ein Autogramm von dir? Ja, das kriegst du auch noch. Da musst du jetzt auflegen und wir rufen dich wieder an. Alles klar, ja, das war meine Frage. Oh, vielen Dank und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Dankeschön, Serkan. Tschüss. Ciao. Ja, tschüss. Das war das kürzeste Einstiegsgespräch der Geschichte unserer Sendung, aber das ist völlig in Ordnung. Hier ist Roger oder Roger, 33, guten Morgen. Hallo Jürgen, grüß dich. Ich komme mal aus dem Lachen nicht mehr raus, aber... Warum? Ich fand das irgendwie lustig, also so eine Frage, das hat dann irgendwie Comedy-Charakter. Ach, mit dem Taxi gerade? Ja, ja, irgendwie fand ich's cool. Was sag ich zu dir, Roger, ne? Roger. Also Roger. Der Name kommt eigentlich aus Frankreich, aber sag ruhig Roger. Nein, ich sag gerne Roger. Wenn du Roger genannt wirst, dann ist das so. Die meisten Roger. Nennen mich so. Roger, genau. Ja, mein Thema ist, du erinnerst dich sicherlich an den Anruf gestern von Stefan. Er hat als letztes angerufen, der von einem Kartenleger erzählt hatte. Ja, natürlich erinnere ich mich. Ich bin derjenige. Wie bitte? Ich habe ihm die Karten gelegt. Du bist derjenige? Ich habe durch Zufall gestern ihn wiedererkannt. Ich habe deine Sendung gestern gehört und hatte dann von einem Leinwanddruck erzählt, den er da machen ließ. Und da das ist völlig verrückt. Weißt du warum? Klar. Ich habe mir einen älteren Mann vorgestellt. Und jetzt habe ich einen jungen Roger an der Leitung. Das ist ja sehr lustig. Wirklich, bist du es wirklich, ehrlich? Ich bin es wirklich, ja. Ehrlich. Das ist ja völlig ist kein Witz. Also ich mache das seit über 10 Jahren, lege ich Karten. Und ja, da kam damals in meinen Laden, ich meine, für die Leute, die jetzt die Sendung gestern nicht gehört haben, hatte davon erzählt, dass er in meinen Laden kam, sich eigentlich einen Leinwanddruck machen wollte, den er verschenken wollte. Und der sah aber ziemlich fertig aus. Ja, Stefan, als er reinkam. Und ich habe irgendwie gesagt, irgendwas stimmt mit dir nicht. Und wir waren so ungefähr so im gleichen Alter. Und dann kann man auch mal offen reden. Und ich habe ihn gefragt, was ist denn los? Und er meinte, er hätte seit längerer Zeit nicht mehr geschlafen. Und da hast du gesagt, da sind böse Seelen in deiner Wohnung. Ja, da hat das ein bisschen leicht übertrieben rübergebracht. Also es gibt, ist jetzt auch eine Glaubenssache, aber ich weiß, dass es das gibt, von verstorbenen Menschen, die ihre Ruhe nicht finden, gibt es Seelen, die rumgeistern. Und je nachdem... Woher weißt du das? Das ist mir überliefert worden. Meine Eltern, mein Vater hat früher Geister gesehen. Der hat die Fähigkeit gehabt, Geister wirklich sehen zu können in Wäldern. Und meine du Mutter... Du kannst sie nicht sehen? Ich kann sie nicht sehen, da bin ich ganz ehrlich. Ich kann sie spüren. Ich spüre, wenn negative Energien da sind, das spürt man einfach. Aber das spürt vielleicht auch jeder, wenn er irgendwie so ein Unwohlsein um sich herum hat, dann sind irgendwie wahnsinnig viele negative Sachen um einen. Und also war das ein Tipp von dir, dass du denn gesagt hast, das kann nur damit zusammenhängen? Das wird damit zusammenhängen. Also ich habe das da auch irgendwie gespürt, dass er total fertig ist und dass das damit wohl zu tun hat. Und er kam dann irgendwann wieder, Also jetzt nur, um mal diese Sache abzuschließen, haben wir gesagt, die Sache hat sich geklärt, kann wieder ruhig schlafen, es funktioniert wieder, es gibt keine Probleme mehr. Und ich hatte ihm aber am gleichen Tag... Ja, Moment, wie das funktioniert wieder, was hat er denn dann gegen die bösen Geister in der Wohnung getan? Er hat die Wohnung ausgeräuchert. Ich habe ihm gesagt, er soll die Wohnung ausräuchern. Das ist so ein ganz normales Ritual, was man gegen diese Geisterfelder unternehmen kann. Ich habe gesagt, wenn es das ist, mach es einfach mal und guck, wie es dir danach geht. Ich meine, aber da sind Geister ja recht profane Wesen, wenn die auf irdischen Rauch reagieren. Die reagieren auf einiges. Also wenn es negative Geister sind, reagieren die auch auf Gebete. Das funktioniert auch. Also man kann negative Energien auch wegbeten. Das klappt sehr gut. Jetzt hast du dem armen Stefan von gestern ja auch etwas Negatives vorhergesagt. Ja, ich habe ihm vorhergesagt, dass seine Beziehung in die Brüche geht. Mhm. Das ist jetzt, ja, das habe ich ihm fürs nächste halbe Jahr vorhergesagt. Das liegt jetzt ungefähr 6 Wochen zurück, dass er bei mir war, erst noch mit seiner Freundin zusammen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie zuhört. Ich will da auch jetzt nicht unbedingt da jetzt ganz böses Blut streuen, aber die Beziehung ist tendenziell in den Karten einfach zum Scheitern verurteilt gewesen. Roger. Egal, ob du das nun kannst oder nicht kannst, das will ich mal dahingestellt sein lassen. Ob das Hokuspokus ist oder ob das begründet ist. Lass uns mal ganz neutral. Selbst wenn du davon überzeugt bist und daran glaubst, warum sagst du jemandem sowas Negatives? Es gibt Grenzen in den negativen Dingen, die ich sage. Also wenn es um gesundheitliche Themen geht, dann ist das ganz klar bei mir. Da gibt es eine ganz klare Grenze, was ich demjenigen sagen kann und was nicht. Ich muss ihm aber irgendwo einen Hinweis geben, dass er bei Gesundheitsthemen sich einfach mal untersuchen lässt, dass er einfach mal schauen lässt, ob alles in Ordnung ist. Ich sag's auch nicht irgendwie böse mit irgendwelchen bösen Wörtern. Nein, also ich bei Beziehungsdingen, da bin ich sehr offen und ehrlich. Mhm. Einfach aus dem Grund, um denjenigen eine Chance zu geben, wenn ich das in den Karten sehe, das Ganze zu überprüfen, zu schauen, ob er glücklich ist und da daraus zu handeln. Also den Tod würdest du nicht vorhersagen? Nein. Nicht aussprechen, selbst wenn du irgendwas sehen würdest? Definitiv nicht. Nein, nein. Also, ist das empfindest du das als eine Gabe, die du hast? Das ist eine Gabe, ja. Das ist definitiv eine Gabe. Ich habe sie von meinen Eltern geerbt. Also das Witzige war, meine Mutter hat Karten gelegt, als ich jugendlich war. Und ich habe da irgendwie zu der Zeit noch gar nichts damit anfangen können. Ich habe auch wahnsinnig immer dagegen gesprochen, was mir im Nachhinein jetzt leid tut. Aber ich habe immer gesagt, das ist alles Quatsch und soll diesen Mist lassen. Und irgendwann gab es doch so ein paar Trigger, man nennt das immer Trigger, Personen auf einen zu, die mir gesagt haben, Mensch, mach das mal, du hast da irgendwie eine Ausstrahlung für. Und so, ich habe das erst nicht ernst genommen. Aber ich habe es dann mal gemacht und die Karten haben, also ich habe bei über 100 Leuten mindestens schon die Karten gelegt. Ich mache es auch auf Messen. Es hat immer zugetroffen. So, jetzt machst du mich natürlich ganz rattig neugierig. Wenn ich jetzt schon so einen von sich überzeugten Kartenleger an der Strippe habe, möchte ich, dass dieser Kartenleger, also du, Roger, mir jetzt die Karten legst. Wäre das möglich? Gerne. Geht das? Die Karten hier? Ah, ja, das geht. Sehr gut. Jetzt bin ich gespannt. Okay. Was muss ich machen? Genau, es ist mir eingefallen, nichts überkreuzen, Beine nicht überkreuzen, Hände nicht überkreuzen. Ja. Am besten, wenn es jetzt irgendwie in der Situation für dich geht, die Augen schließen und konzentrieren an die Karten, an die Karten denken. Ich mische die Karten. Bitte was? Ich mische jetzt die Karten. Ja, ich habe die Augen. Ich erkläre es dir in den Radio-Zuhörern. Ich habe die Augen zu. Die Hände liegen, Handflächen liegen auf dem Tisch. Okay, super. Augen jetzt kommen wir am besten beide runter, weil ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Okay, pass auf. Denk an die Karten und gib mir einfach einen Stopp, sobald du das Gefühl hast, dass die Karten richtig liegen. Ja. Stopp! Gut. Ich lasse die Augen zu. Jetzt kannst du es auch wieder aufmachen. Ja. So, dann gucken wir mal, was dich betrifft. Ich werde dir jetzt nichts antworten, wenn du mich irgendwas fragen sollst. Ich höre nur zu. Genau, du hörst einfach zu am Ende kannst du sagen, wie es aussieht. Ja, genau. So. Wirst du mir jetzt etwas aus der Vergangenheit erzählen oder eher aus der Zukunft? Ich fange meistens in der Vergangenheit an. Gerne. Das ist eigentlich eine ganz gute Situation und dann gehe ich in die Zukunft. In der Vergangenheit, was dein Wesen betrifft, sehe ich, dass du in der letzten Zeit ja wahnsinnig viele Gedanken gemacht hast. Gedanken auch, was deinen Erfahrungsaustausch mit Freunden betrifft. Da ist wahnsinnig viel passiert. Da ging es auch um eine Person, die die krank ist. Die habe ich hier liegen, einen sehr, sehr guten Freund. Da gab es in der Vergangenheit eine Krankheit. Da hast du dir sehr viele Gedanken drum gemacht. Das sehe ich hier, was die Vergangenheit betrifft. Ein Freund, sagst du. Ist ein Freund, ja. ein sehr naher Freund oder ein sehr naher Verwandter, auf jeden Fall jemand, der dir sehr wichtig ist. Liegt hier, liegt auch mit einer Krankheit hier, aber es geht in die Tendenz Freundschaft, das sehe ich hier, also ein treuer Freund. Momentan befindest du dich in einer für dich schwierigen, ungeordneten Situation. Du hast Zerwürfnis im Kopf, da geht es auch um eine Person, die dir wohl übel mitgespielt hat. Ich sehe ja, das ist jetzt die jetzige Zeit, die Gegenwart. Ich sehe die Falschheit bei einer Person, die du kennst. Ich sehe eine weibliche Person in den Karten. Das hast du erkannt und das ist momentan für dich ein sehr großes Thema. Das habe ich hier drin. Diese Person kommt aus dem häuslichen Bereich, ist nicht das berufliche Umfeld, das sehe ich hier. Und da gibt's momentan einfach Probleme. Ich sehe aber, dass die Situation sich für dich sehr positiv löst. Hier gibt's einmal das Glück, das liegt hier. Dann gibt's hier noch die Erfahrung, die du einsetzt und das löst sich positiv auf. Also diese Situation mit dieser Falschheit löst sich auch für dich so positiv, dass du davon nicht mehr betroffen bist. Dann habe ich beruflich bei dir. Momentan Fortuna liegt über dir, das ist definitiv da. Für die nächsten 6 Monate habe ich hier auch keine weiteren Probleme beruflich, das sieht alles gut aus. Ich sehe aber einen Warnhinweis in Richtung Energieraub, also so ein bisschen, dass die Akkus leer laufen. Das habe ich hier in der beruflichen Zukunft in den nächsten 6 Monaten, dass das so langsam in dich reinkriecht und dass du da einfach aufpassen sollst. Das liegt hier. Beruflich in der Vergangenheit liegt hier nochmal liegt hier tatsächlich ein Neuanfang. Vielleicht machst du noch irgendetwas neben deinem Job im Fernsehen, wo du Neuanfang gemacht hast. Das liegt auch nicht so weit zurück. Hat aber zu einer sehr positiven Tendenz geführt. Das habe ich hier beruflich. Mhm. Und beziehungstechnisch, wenn du das möchtest, kann ich auch noch was alles, zu sagen. Alles raus damit. Alles raus damit. Gut. Beziehungstechnisch momentan. Wir sind hier ja ganz unter uns in unserer Familie hier. Genau, hören nur 3 Leute zu. Nein, also beziehungstechnisch habe ich hier momentan Streit. Der liegt hier, Streit und Verzweiflung. Also Beziehungsprobleme liegen hier. Das kann auch daher rühren, das hat auch wieder mit Energien zu tun, dass diese Person ja einfach nicht die richtige Person an deiner Seite ist. Das sehe ich hier. Aber sehe ich einfach momentan Probleme bei ja. dir. So. Jetzt kannst du darauf antworten. Lieber Roger, du bist ja wirklich ein sehr netter Kerl. Das merke ich schon an der Stimme. Und bist mir sehr sympathisch. Und ich schwöre dir bei meiner Seele, dass ich dir jetzt die Wahrheit sagen werde. Ja. Wirklich. Das fände ich jetzt auch nicht korrekt, wenn ich das nicht täte. Bei allen gravierenden Sachen liegst du daneben. Okay. Fangen wir an mit dem Freund, der krank ist. Gott sei Dank gibt es den nicht. Dann hast du gesagt, dass eine weibliche Person in meinem Umfeld mir Böses will und dass da Zwietracht herrscht. Diese Person gibt es Gott sei Dank auch nicht. Ich schwöre es dir. Okay. Beruflich sagst du mir etwas Positives vorher. Das ist schön, das freut mich zu hören. Das nehme ich zur Kenntnis. Und zur Beziehung sagst du, dass es da eine gewisse Verzweiflung gibt. Die gibt es Gott sei Dank auch nicht, weil ich Single bin und mich sehr wohl fühle zurzeit. Es gibt definitiv niemanden, der mich beziehungsmäßig zu einer Verzweiflung bringt. Mhm. Also ich sage dir wirklich die Wahrheit. Ich wäre jetzt wirklich auch platt, wenn du irgendwas gesagt hättest, was zutrifft. Aber vielleicht können die das Karten sich ja auch mich mal... auch. Aber die Karten können sich ja auch mal irren, das sind ja auch nur Menschen, oder? Die Karten, ja. Nein, das erstaunt mich sehr. Oder liegt es daran, dass es für dich also eine Stresssituation ist und irgendwie live Fernsehen vor so vielen Leuten? Und Das kann alles Mögliche sein, woran das jetzt liegt, dass es einfach nicht geklappt hat. Passiert das manchmal? Es passiert äußerst selten. Es passiert vielleicht bei 1% der Fälle, dass mal die Karten nicht zutreffen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich so skeptisch bin und dadurch so viel Negativenergie zu dir bringe, dass das alles durcheinander gerät. Es gibt sowas. Es gibt das tatsächlich. Das ist kein Witz. Also es gibt tatsächlich Blockaden, ja. Was so etwas betrifft. Man kann das auch selbst beeinflussen, dass man das nicht möchte oder dass man nicht will, dass jemand etwas über einen herausbekommt. Ja, zum Beispiel hat mir ein Psychiater mal gesagt, es gibt Hypnose in der Psychiatrie. Und der hat mir erzählt, wenn ein Mensch wirklich das nicht will, kann man den nicht hypnotisieren. Selbst ja. der erfahrenste Fachmann kann das nicht. Roger, lassen wir das mal jetzt zur Seite legen. Ich würde dich gerne was fragen. Du bist ja da in einer mystischen Welt verstrickt irgendwie. Ja. Was sagt dir diese Welt Grundsätzliches? Zum Beispiel, gibt es den Teufel? Es gibt negative, schlechte Geister. Das heißt, es gibt Menschen, die versterben, die entweder in den Tod geraten durch eine unvorhersehbare Situation, die also gar nichts von ihrem Tod wissen, die also praktisch herumgeistern, die andere Menschen erschrecken und ihnen Angst machen. Im gesamten Weltgeschehen, was ist stärker, das Gute oder das Böse? Das Gute, definitiv, weil du kannst hingehen, wenn du irgendwo Unbehagen hast und egal in welchem Glauben du an Gott glaubst oder an das Gute glaubst, stellen wir es einfach mal nicht religiös dahin, gewinnt das immer. Mhm. Und du hast immer die Befreiung von diesen Situationen. Mir ist einmal eine Situation passiert, die kann ich mal schnell erzählen, da war ich nachts um 3:30, bin ich irgendwie wach geworden. Ich wusste nicht warum. Und dann spürte ich eine wahnsinnige Kälte in meiner Wohnung und ich habe einen Hund. Mhm. Dieser Hund, ich merke, diese Kälte kommt irgendwie aus der Küche. Das ist wirklich kein Witz, das ist mir echt passiert. Mhm. Der Hund liegt normalerweise immer neben mir im Bett, ganz friedlich, und ich stand auf und rannte auf einmal in diese Küche und bellte nachts im Dunkeln in dieser Küche. Mhm. Das ist noch nie passiert. Und kam zitternd wieder zurück. Das war ein Erlebnis. Ich meine, dass ich sowas spüre, okay, aber dass der Hund, der hat wohl irgendwas gesehen, keine Ahnung. Also das war eine Situation und ich wusste das, ganz negative Energie in der Wohnung. Ich habe dann angefangen zu beten und dann waren diese Sachen ganz schnell weg. Der Hund hat sich auch wieder beruhigt. Ja. Gut, da können jetzt alle, kann jetzt jeder sagen, vielleicht hat der Hund irgendwas anderes gehört, aber ich bin davon überzeugt, dass es da was Negatives war. Man sagt ja auch, dass Tiere eher ein Gespür für so etwas haben als manche Menschen. Richtig, und gerade in unserer Gesellschaft findet das ja gar kein Gehör. Ja. Lieber Roger, jetzt haben wir sehr lange miteinander gesprochen, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich fand es sehr interessant und auch sehr mutig von dir, dass du angerufen hast. Vielen, vielen Dank und gerne. Ich wünsche dir alles Gute und viel Glück und viel Erfolg. Ich dir auch. Dankeschön. Danke dir. Tschüss, bis Roger. Dann, ne? Ciao. Danke, tschüss. So, hier ist gleich, übrigens gab es ja schon öfter solche Experimente hier in der Sendung, wo ich mit Leuten gesprochen habe, die eine ungewöhnliche Begabung haben. Und ich glaube, bisher hat es noch nie geklappt. Ich warte immer noch auf den Tag, wo es wirklich mal klappt. Das wird mich dann sehr bewegen und ich glaube auch sehr umhauen, wenn das dann mal funktioniert. Aber Roger hat das schon sehr nett gemacht und wie gesagt, ich fand ihn sehr sympathisch und vielleicht klappt es ja mal und mal nicht. Hier ist Lisa. Lisa ist 20 Jahre alt. Guten Morgen, Lisa. Hallo. Hallo, Mian. Hallo, Lisa. So, wir beide unterhalten uns. Über was? Ja, und zwar habe ich ein Problem. Es geht darum, dass vor 3 Jahren habe ich angefangen, damit anschaffen zu gehen. Mhm. Und es fing halt damit an, weil ich halt sehr starke Geldprobleme hatte. Ja, warum? Und, woher kamen die Probleme? Ja, also Ich hatte halt sehr viele Probleme in der Familie gehabt. Ich kam nie wirklich mit meinen Eltern klar. Und die haben mich auch nie in irgendeiner Art und Weise unterstützt. Ja. Und somit bin ich halt langsam immer mehr und mehr auf die schiefe Bahn geraten. Hattest du Schulden? Das fing mit 15, 16 an. Ja. Und je älter ich wurde, hatte ich dann auch Schulden. Mhm. Für was hast du das Geld ausgegeben? Ja, damals war das eigentlich noch, ja, da wollte man sich mal eine Packung Zigaretten holen oder einfach mal mit Freunden ausgehen. Ach so, für Kleinkram, für kleinen genau. Luxus, so. Verstehe. Genau. Mhm. So, dann vor 3 Jahren dann in die Prostitution gekommen, mit 17 ungefähr. Genau. Und das fing halt so an, ich hatte eigentlich damals einen sehr guten Draht zu meinem Bruder. Mhm. Und bis er dann auch auf die schiefe Bahn geraten ist, er war schon 2-mal im Knast. Mhm. Und bei ihm fing das allerdings schon viel, viel früher an. Und dann irgendwann hat er dann natürlich auch mitbekommen, dass ich Geldprobleme habe. Er hat natürlich auch den ganzen Stress zu Hause mitbekommen. Hat er dich denn in die Prostitution geführt? Ja, er hat mir das so gesehen angeboten. War er da involviert in dieser, war er da verbunden mit dieser Szene? Ja, er hat Kontakte. Er hat Kontakte, mhm. Genau. Also kann man sagen, dass dein Bruder dir letztendlich die Tür geöffnet hat zur Prostitution? Ja, ja. Jetzt machst du es 3 Jahre. 3 Jahre, genau. Wie arbeitest du? In einem Club, auf der Straße oder wie? Nee, also momentan ist es halt noch privat. Jetzt seit neuestem ist das so, dass ein Kollege von meinem Bruder halt so Wohnungen gemietet hat. Und dort bin ich halt momentan am Arbeiten. Also mir werden die Kunden vorgestellt. Und dann muss ich halt in diesen Wohnungen meine Arbeit sozusagen erledigen. Du sagst, du musst die Arbeit erledigen. Wer steht da über dir? Der Kollege von meinem Bruder. Also, beziehungsweise mein Bruder hat eigentlich auch noch so ein bisschen das Sagen. Und er kriegt mindestens die Hälfte von dem Geld, was ich verdiene. Der Bruder oder der Kumpel? Mein Bruder. Aha. Genau. Und der Kumpel, was kriegt der? Das weiß ich nicht, davon bekomme ich überhaupt nichts mit. Also die beiden Männer mangeln das irgendwie so untereinander aus und du aber... Ja, ich mache davon aus, ja. Und das ist eine illegale Zuhälterei, was die da betreiben? Ja, das ist auf jeden Fall illegal. Wie fühlst du dich denn dabei, dass du von deinem eigenen Bruder quasi als Zuhälter gehalten wirst? Also anfangs war das halt so, da wollte ich das machen, weil ich halt das Geld brauchte. Ich bin dann halt... habe ich meine erste eigene Wohnung bekommen. Mhm. Und somit wollte man sich dann auch mal da was leisten, dort was kaufen, wie das halt so ist. Aber ich höre daraus, dass dir das jetzt nicht mehr so gefällt, oder? Nee, überhaupt nicht. Also seit 1 Jahr ungefähr will ich das jetzt überhaupt nicht machen, weil da kommen auch wirklich, ich habe auch Kunden, die, ja, ich ekel mich einfach nur, das fängt ja so ab 40 an, aufpasst. Und jetzt vor kurzem hatte ich halt einen Kunden gehabt, der war ja richtig ungepflegt und ich habe mich wirklich richtig geekelt und mir wird halt auch immer gesagt von meinem Bruder und von dem Kollegen, was ich machen soll, wie ich mich anbieten soll. Also und mir hat das halt gar nicht gepasst und hat mich auch total geweigert und dann wurde ich halt krankenhausreif geschlagen von meinem eigenen Bruder. Und ich wurde auch halt gefragt, wie das passiert ist. Dann musste ich natürlich auch lügen. Ja. Und ich habe auch gar keine Freunde. Alles ist zerstört wegen dieser Sache. Also du bist ganz alleine, du bist nur in der Gefangenschaft quasi deines Bruders und dessen Kumpels. Ja, es gibt keine Freunde, keinen Verwandtenkreis, keine Angehörigen, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Und zwingt dein Bruder dich auch dazu, mit den Freiern ohne Gummi Sex zu haben? Nein, das nicht. Also darauf achten sie schon, dass es das A und O ist, dass man halt immer verhüten soll. Mhm. Ja, aber trotzdem ist es halt sehr unangenehm. Und natürlich. Lisa, wenn er dich jetzt schon zusammengeschlagen hat, weil du dich da mit diesem Mann nicht gerne abgeben wolltest, was wäre, wenn du ihm sagst oder wenn du den beiden Männern sagen würdest, ich möchte ganz aussteigen? Ja, das habe ich auch schon getan. Ich habe auch schon ein längeres Gespräch mit meinem Bruder geführt. Und ja, dann fallen halt so Drohungen und mein Bruder hat halt auch Kontakte, da er auch im Knast war. Also er verkreist wirklich sehr asozialen, ja, wie soll ich das sagen? Also das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Im asozial-kriminellen Milieu, so kann man sagen. Genau. Und das kann man sich wirklich gar nicht vorstellen. Also was ich wirklich schon mit meinen 20 Jahren, mit meinen eigenen Augen gesehen habe, das wünsche ich überhaupt wirklich kein anderes Mädchen. Lisa, ich möchte dir sagen, dass ich das als eine ganz große Schande ansehe, was dein Bruder da mit dir macht, abgesehen davon, dass er sich strafbar macht und ein Verbrechen begeht. Aber es ist immerhin dein Bruder. Und er behandelt dich als sein Eigentum und als seine Sklavin. Das ist ganz schlimm, ganz dreckig, ganz furchtbar, was da passiert. Ja, und ich kann gut verstehen, wenn du da extrem unglücklich bist und dass du da raus möchtest. Ja, okay. Hattest du schon so Gedanken, irgendwie abzuhauen oder heimlich dort wegzugehen? Also ich habe ehrlich gesagt schon sehr oft Selbstmord Gedanken gehabt. Und, was für Gedanken? Selbstmordgedanken. Mhm. Und da ich halt gar keinen habe, wo ich mich irgendjemandem anvertrauen kann oder öffnen kann, einfach mal alles rauslassen kann. Mhm. Ich muss das alles immer in mir hineinpressen und ich bin auch nächtelang wach und nur am Weinen und wie es überhaupt weitergehen soll. Und Lisa, hältst du mal den Hörer irgendwie wieder ein bisschen näher an deinen Mund, dann verstehe ich dich besser. Ja. Ja, so ist besser. Wie viel Freier hast du am Tag? Das ist eigentlich meistens unterschiedlich, aber so 8 bis 10 kann man mit rechnen. 8 bis 10? Ja. Das ist schon eine ganze Menge. Das ist sehr viel. Du bekommst die Hälfte von dem, was die bezahlen. Genau. Darfst du denn mit dem Geld machen, was du willst? Ja, mit dem Geld. Also was ich behalten darf, darf ich machen, was ich will damit. Was machst du mit dem Geld? Ja, eigentlich, also da ich ja alleine lebe, eine eigene Wohnung habe, ich gehe auch ja, also ich, so richtig arbeiten gehe ich ja nicht. Das ist ja eigentlich mein Hauptberuf. Das ist dein Hauptberuf, na klar. Mhm. Genau, und das mache ich halt so gesehen schwarz. Also ich kriege halt auch noch nebenbei Leistungen vom Amt und sparst du das Geld, was du verdienst, oder was machst du damit? Also ich habe schon sehr viel auf Seite gelegt gehabt, weil ich denke mir auch irgendwie oft, also es gab auch Tage, wo ich das Geld zerrissen habe, einfach weggeschmissen habe, weil ich mich so dreckig gefühlt habe. Hm, verstehe. Und ja, und wie gesagt, mein Bruder war jetzt auch schon zweimal im Knast gewesen und er nimmt auch Drogen. Lisa, pass auf, jetzt müssen wir mal was sagen. Erstmal möchte ich sagen, dass ich das sehr mutig finde, dass du dich meldest hier. Und ich finde, das ist ein sehr richtiger Schritt. Das ist vielleicht dein Schritt in die Freiheit, der erste Schritt in die Freiheit, dass du dich hier gemeldet hast. Es gibt jetzt so einige sehr wichtige Ratschläge für dich, um da rauszukommen. Die möchte ich gerne, dass wir dir diese Ratschläge geben. Das werde ich hier nicht auf dem Sender und in der Öffentlichkeit sagen, weil ich Angst habe, dass dir dadurch irgendein Nachteil erwächst. Ja. Es gibt Möglichkeiten auch für dich, die du da so in der Zwickmühle steckst, da rauszukommen und auch gut rauszukommen, und du brauchst auch keine Angst vor deinem Bruder mehr und vor dem Kumpel zu haben. Was du tun musst und solltest, das werden wir dir jetzt gleich im Hintergrund sagen. Das heißt, du legst auf und wirst sofort von meiner Psychologin, der Magdalena, zurückgerufen. Okay. Und dann könnt ihr in Ruhe sprechen. Ja. Ich wünsche dir so von Herzen, Lisa, dass du das schaffst. Du bist erst 20 Jahre alt und dass du dann auch eine Chance bekommst für ein eigenes und vor allen Dingen selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist eigentlich auch wirklich nur mein Ziel. Und ich habe auch schon einen Traumberuf vor meinen Augen, den ich auch natürlich verfolgen möchte. Und was wäre das? Altenpflegerin. Altenpflegerin. Ja. Sehr gut, sehr gut. Da hast du doch ein schönes Ziel vor Augen. Ja. Und ich möchte eigentlich ein stinknormales Leben einfach nur führen, wie ein ganz normales 20-jähriges Mädchen. Hast du dich Freunde haben. Genau. Hast du dich eigentlich in all diesen Jahren, in diesen 3 Jahren auch mal verlieben können? Oder hast du gar keine Zeit dafür? Oder darfst du es gar nicht? Also, seitdem ich in diesem Milieu mich abgebe, seitdem ich ungefähr ein halbes Jahr dabei war, hatte ich halt noch eine Beziehung gehabt. Die ist aber dadurch gescheitert und das war auch eigentlich meine erste große Liebe. Und seitdem nichts mehr? Seitdem gar nichts mehr. So, Lisa, jetzt machen wir es so, wie ich es gerade gesagt habe. Du legst bitte auf und du wirst von Magdalena zurückgerufen und alles weitere sehr höchst vertraulich im Hintergrund, nur zwischen dir und Magdalena, okay? Okay. Ich drücke dir wirklich die Daumen und vielleicht meldest du dich irgendwann nochmal wieder bei uns, bei mir. Ich wäre sehr interessiert daran zu erfahren, wie es dir dann ergangen ist. Ja, danke. Können wir ja mal so verbleiben, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut. Danke. Gut, Lisa, du legst auf und du wirst gleich zurückrufen. Okay, danke. Tschüss. Julia. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, wir haben 1.30 Uhr und hier ist der Programmhinweis für unser Hauptthema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Da heißt unser Thema gescheitert. Ich möchte mit Leuten reden, die ja in welchem Bereich auch immer ein großes Ziel hatten, aber dann grandios gescheitert sind. Oder die einen Traum hatten, der geplatzt ist, oder der vielleicht sogar zum Albtraum geworden ist. Ich möchte mit euch über euer Scheitern sprechen. Was war bisher das größte Scheitern in eurem Leben, was vielleicht nachwirkt bis heute? Ihr könnt euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder Mittwoch vor der Sendung, nach der Sendung. Thema nächste Woche, Mittwoch, Scheitern. Heute freie Themennacht und ich bin gespannt auf den Ramin. Ramin ist 22. Guten Morgen, Ramin. Guten Morgen. Puh, ich war gerade erst mal ein bisschen schockiert wegen der Lisa. Ja, das war sehr schlimm. Aber das ich wünsche dir alles Gute auf jeden Fall. Ich hoffe sehr, ich hoffe sehr. Ja, guten Morgen, Domian. Ramin, freue mich, dass du da bist. Und was geht es? Ja, ich freue mich auch sehr. Also, Domian, es geht sich darum, also ich das als erstes erstmal zu sagen, also ich stehe auf Jungs. Und ich habe vor 2 Jahren einen Jungen im Chat kennengelernt. Das ist ein Chatraum für Leute aus dem Bereich Iran und Teheran. Also ich bin auch aus dem Iran. Bist du Moslem? Nein, ich bin katholisch. Also ich bin, also mein Vater ist Iraner, meine Mutter ist Deutsche. Ja. Mein jüngster Bruder ist Moslem und ist auch ein bisschen strenger aufgewachsen. Aber da ich bei meiner Mutter aufgewachsen bin, bin ich sozusagen mit vielen Deutschen. Also ich fühle mich deutsch, ehrlich gesagt. Ich bin eigentlich halb Iraner, aber okay. Ich selber habe auch sehr guten Kontakt zu meinem Vater. Mhm. Bin auch geoutet und habe eigentlich ein gutes Leben, kann ich sagen. Ja, ja, und du bist aber zweisprachig aufgewachsen. Genau, zweisprachig. Ja, das ist sehr toll. Ja. Ja. Gut, so, ja. Jetzt hast du vor 2 Jahren einen Typ kennengelernt. Genau, den Farzad. Ja, der ist 19 Jahre, Student aus dem Iran und wir haben uns halt in dem Chat kennengelernt. Jetzt, also nicht öffentlich, ne, was natürlich auch im Iran nicht sehr einfach ist. Ja, im Iran ist das wahrscheinlich, es ist extrem schwierig, die hacken den Jungs die Hände ab. Ja, das ist schon die Todesstrafe. Ja, also, ja, ja. Es ist schon im Iran sehr, sehr schlimm. Also ich sag mal ganz ehrlich, in den anderen Ländern ist es noch besser. Also besser da zu leben. Also was da bei uns im Iran ist, das ist einfach nur, das tut einem nur weh. Also es tut selber einem weh. Man fängt einfach nur zu zittern, wenn man darüber nachdenkt. Das heißt, dein Freund, der lebt nur im Iran. Genau, der lebt im Iran mit seiner Familie, mit seinen Geschwistern. Du musst doch immer Angst um Leib und Leben haben, wenn das irgendwie rauskäme, dass er schwul ist. Genau. Ja. So, aber ihr beiden habt jetzt 2 Jahre nur einen Chatkontakt oder wie? Nein, also jetzt kommt eigentlich was Positives. Letztes Jahr bin ich mit meinem Vater in den Iran gereist mit meinem jüngsten Bruder. Also mein jüngster Bruder ist 20 und wir waren halt bei unserer Familie. Und der kam halt direkt aus dem Ort, wo ich aufgewachsen bin. Also ich bin ja fast jedes Jahr eigentlich in den Iran gereist. Und dann haben wir uns halt getroffen, meine Cousine und meine anderen Cousins und Cousinen wissen, dass ich schwul bin. Zwar nicht alle aus der Familie, aber die gehen eigentlich ganz locker damit um. Und dann haben wir uns halt getroffen. Also meine Cousine ist mit mir gegangen. Da gab es einen ganz großen, schönen Park. Da gibt es Shisha-Bars und einfach, da kann man einfach in Ruhe reden. Und Da ist halt, aber du hast deine Schwester, deine Cousine mitgenommen. Meine Cousine habe ich mitgenommen, also meinen Bruder nicht und meine anderen, also ich bin sehr viel mit meinen Cousinen und Cousins dann da unten, aber ich bin dann eher so einer, ich bin viel mit meiner Cousine, mit meiner Lieblings-Cousine. Okay, aber warum, wenn man sich zum ersten Mal mit einer Liebe trifft, in dem man verliebt ist, warum gehst du da mit der Cousine hin, warum gehst du nicht alleine hin? Ja, das habe ich mich hinterher nicht getraut. Ich bin bei sowas eher sehr, also im Chat rede ich sehr, sehr viel, schreibe auch sehr viel, aber in Wirklichkeit bin ich total zurückhaltend, was viele irgendwie gar nicht glauben können. weil, ja. Wie oft habt ihr euch denn jetzt in den 2 Jahren real getroffen? Wir haben uns einmal getroffen letztes Jahr. Einmal? Was ich sehr, sehr schade finde, ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe viele Dates erlebt. Ich war viel mit Leuten was trinken. Ich habe viel mit anderen Leuten, die so sind wie ich, gefeiert, wo ich auch noch die Kontakte mit habe. Aber ich habe mich total verschossen, weil ich die Situation, also jetzt nicht aus Mitleid, aber die Situation, die er gerade da unten erlebt, ja. Das tut mir einfach im Herzen weh und okay, aber du bist halt auch verliebt in den Mann, in den jungen Mann. Ich bin verliebt in ihn, ja. Dürfte er? Ich bin im Fahrrad verliebt. Bitte? Ich bin im Fahrrad verliebt, also den ich kennengelernt habe. Genau. Ja. Dürfte er ausreisen? Er dürfte ausreisen. Das Problem ist, das Visum ist sehr, sehr schwer zu kriegen. Das kenne sogar ich, wenn ich in den Iran reisen musste, musste ich sogar lange fürs Visum kämpfen und mein Vater auch. Mhm. Und was er machen könnte, ist, er könnte zwar nach, ich sag jetzt nicht direkt in meinem Stadtteil, ich sag jetzt mal zum Beispiel, er könnte jetzt trotzdem nach Deutschland kommen, vielleicht in meiner Nähe und dann dort weiter studieren, was natürlich ein Traum wäre von mir, damit man sich noch besser kennenlernen kann, außer wenn man nur täglich über Skype. Was steht dem entgegen? Ja, er ist sehr an der Familie interessiert, er ist ein Familienmensch, genau wie ich, muss ich ehrlich sagen. Und er kann das Land nicht verlassen. Also er will unbedingt, aber ich selber will, kann sogar, ich fühle es, dass er sich nicht wohlfühlen wird, weil er auch da unten selbst Freunde hat. Aber er lebt dort unten ganz geheim. Genau, ganz geheim. Er hat zwar mit seiner Mutter darüber gesprochen, aber er hat halt Angst auf der Reaktion des Vaters. Aber dann bist du natürlich jetzt hier in einer sehr, oder ihr beide, in einer sehr traurigen Situation. Da gibt es ja gar keine, ne, da gibt es ja in dem Sinne keine Lösung. Es sei denn, du ziehst in den Iran, aber das willst du wahrscheinlich auch nicht. Nein, du musst es ganz ehrlich sagen, egal wie groß die Liebe sein wird, oder ich sage, ich rede jetzt nicht nur von ihm, ich sage, egal, wenn ich mal eine größere Liebe irgendwann kennenlernen würde, wo noch mehr, du verstehst mich auf jeden Fall, ich werde niemals in den Iran ziehen. Ich finde es super, es ist ein super schönes Land. Das kann ich liebe meine Familie. Ich würde auch nie in den Iran ziehen, wenn einem die Todesstrafe vor Augen ist. Was ist das für ein Land? Ja, auch das, aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Armut, die da unten ist, das ist... ich bin so einer, so ich rede sehr, sehr viel, ich rede sehr, sehr viel offen, aber ich bin auch sehr, sehr sensibel und wenn man so eine Armut da unten erlebt, dann tut das einfach nur im Herzen weh. So, das heißt, die Situation ist vertrackt und ihr lasst das jetzt noch so ein bisschen laufen, bis die ganze Sache sich auflöst und du dich hier neu verliebst oder er sich heimlich im Nein, das ist auf keinen Fall, das will ich nicht antun. Also es wäre natürlich super, dass er mich hier besuchen könnte. Oder ich natürlich nur mal in den Iran fliegen würde. Nächstes Jahr kann ich nicht versprechen, dass ich runter kann, aber ich werde es auf jeden Fall versuchen und das wäre auf jeden Fall super. Aber wir halten Kontakt auf jeden Fall. Und ich will jetzt nicht alles überstürzen, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht in ihm verliebt bin. Ich bin es halt, weil. Ja, aber ich bin, ehrlich gesagt, jetzt wollen wir mal ganz ehrlich sein, so schön die Geschichte auch ist oder so rührend, ich glaube, das wird nicht lange mehr anhalten, weil so kann man nicht leben. Ja, das ist auch, also ich habe lange versucht, stark zu sein. Also das hört sich, es gibt vielleicht Schlimmeres, aber wenn man das jetzt so hört, ich selber kann das jetzt auch nicht verstehen und ich habe halt versucht, lange stark zu bleiben, aber es tut schon weh. Oder er muss, kannst du ihn nicht zumindest einmal dazu bewegen, dass er, sofern er das Geld dafür hat, dass er mal zu Besuch nach Deutschland kommt? Doch, das hat er mir auf jeden Fall gesagt. Dann kann man doch mal ein bisschen weiter gucken. Vielleicht gefällt es ihm dann so gut hier, dass er dann vielleicht denkt, oh, ich könnte hier eventuell doch studieren und schon wäre eine kleine Tür geöffnet. Das auf jeden Fall. Also er meinte auch finanziell wäre es kein Problem. Also er kommt aus einem guten Elternhaus. Mhm. Er weiß schon, er ist jetzt nicht so, der einem das Geld einfach so aus dem Fenster rausschmeißt. Er hat aber schon einen guten Gehalt, also auch durch die Eltern. Und das wäre einer der wenigsten Probleme. Aber das Visum ist halt das Problem. Ja, dann würde ich vorschlagen, Ramin, man soll ja immer alles versuchen in der Liebe, bis man aufgibt. Dann schlag ihm das noch intensiver vor und mach ihn ein bisschen heiß und mach ein bisschen Druck, vielleicht auch im positiven Sinne, dass er hierher kommt. Und dann danach ist dann wieder alles ganz anders. Ja, das wäre echt schön, weil man merkt auch dann, wenn man so eine Person kennenlernt, dass man mit denen darüber sprechen kann, aber übers Chat ist oder über Cam ist es halt nicht so wie im realen. Nein, das kann man eine Weile machen, aber dann ist es irgendwann auch, das geht da nicht mehr. Ja. Mein Lieber, ich drücke dir wirklich die Daumen, euch beiden Süßen und dass es dann vielleicht klappt. Alles Danke Gute, Domian. Lieber Rami. Ich liebe und mach weiter so, ich liebe deine Sendung und jeden Fall wünsche ich dir eine gute Nacht noch. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Mir geht auch mal das Herz auf, wenn ich vom Iran höre, weil eine meiner besten Freundinnen kommt aus dem Iran. Die Familie ist auch geflohen damals und sie erzählt mir viel aus diesem Land, was eigentlich ein sehr schönes Land sein muss. Und es eigentlich eine Schande ist, dass dieses Land unter diesen politischen Verhältnissen so leiden muss, wie es jetzt leidet. Iris, 52, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Iris. So. Bei mir ums Glasauge. Ich würde gerne wieder arbeiten gehen, aber das hält die Arbeitgeber davon ab. Weil ich zu 60% schwerbeschädigt bin durch einen Verkehrsunfall. Moment, jetzt mal einfach mal, du hast ein Glasauge. Ja. Das sieht man dir wahrscheinlich gar nicht an. Wenn wir uns gegenüber säßen, sehe ich es kaum. Schon mal siehst du. Ja gut, wenn man genau hinguckt. Aber im ersten Moment fällt es einem nicht auf. Ja, geht so. Geht so. So, und deshalb kriegst du keine Arbeit? Nö. Ein Kuppel braucht die Menschheit nicht. In welchem Bereich bewirbst du dich denn? Ich habe jetzt in der Produktion, ich habe Kaufmann gelernt in Köln, in einem renommierten Damen-Herren-Oberbekleidungsgeschäft und habe jetzt auch schon einige Jahre ein paar Mal in der Saison dann Erdbeeren verkauft und dann wird man halber von den Kunden angesprochen, geht's ihnen heute nicht gut, was ist mit dem Auge, Fruchschmidt, ist irgendwas? Ich will es einfach nicht mehr. Ich will das endlich vergessen. Und ich habe die Kinder jetzt 20 Jahre alt und ich möchte es gerne arbeiten gehen. Lass uns mal einen Tick zurückblättern. Wie lange hast du dieses Glasauge schon? 13. Januar 1987 ist das passiert. 87. Was ist da passiert? Ich bin mit dem linken Vorderrad in den Schnee reingekommen, auf einer Schnellstraße. Mit dem Auto? Mit dem Auto und habe dann aus der Panik heraus Gas und Bremse verwechselt. Ach, und dann mit 120 gegen den Brückenpfeiler. Das heißt, eine schwere Verletzung, Auge verloren. Ja, und dann kriegte ich natürlich das Lenkrad ins Gesicht. Und den Motorblock hatte ich auf die Füße liegen. Welche Verletzung außer dem zerstörten Auge hattest du noch? Ja, das Jochbein auf beiden Seiten abgerissen, Ober- und Unterkiefer 3- und 4-mal gebrochen, eine schwere Gehirnquetschung. Die Wirbelsäule war gestaucht und die Sprunggelenke 3- und 4-mal gebrochen. Wie lange warst du im Krankenhaus? Nur 3 Monate. So, und das ist eine Folge von diesem schweren Verkehrsunfall. Ja. Seit 1987 plagst du damit dich jetzt schon rum. Ja. Hast du denn dann in diesen, das ist ja schon sehr lange her, 87, gab es denn da mal Phasen, wo du irgendwo angestellt warst? Nein. Nein? Und nein. Immer wegen des Glasauges? Ja. Ich habe dann nachher noch eine Umschulung gemacht und dann habe ich gesagt, zu meinem Mann gesagt, jetzt bin ich leid, dann kriegen wir eben jetzt Kinder. Du giltst ja als behindert oder schwerbehindert? Ja, ja so. Als behindert. So, 60%. So, und jede größere oder kleinere Firma, ich weiß nicht, wie es genau formuliert ist, muss doch so und so viele behinderte Menschen auch einstellen. Tja, aber ich sag mal, die Abschlagsumme jeden Monat, den ich nicht einstelle, 120 Euro ist billiger. Ich habe einen gewissen Kündigungsschutz. Ich bin beim Rechtsanwalt gewesen, ich bin beim Notar gewesen. Ich kann es nicht außer Kraft setzen. Was ist das für eine absurde Welt? Ansonsten bin ich ein kerngesunder Mensch. Ja, und du kannst doch ganz normal und gut arbeiten, wie jeder andere Mensch auch, mit einem Auge, ob du ein Auge hast oder zwei Augen, ist doch egal. Aber was soll ich denn tun? Ich kann es fast gar nicht glauben, dass so viele Jahrzehnte du immer abgelehnt worden bist. Ja. Ich glaub's dir natürlich, aber ich bin erschüttert darüber. Ja, und beim Arbeitsamt, Jetzt bist du, was hab ich gesagt? 52 bist du jetzt, ne? Hab ich gesagt. 47. Ich 47. 66 geboren. 47. Das heißt, da ist ja noch eine Weile bis zur Rente. Ja, ich kann noch 20 Jahre arbeiten gehen. Krank bin ich nicht. Ist mir ein Fremdwort. Und erzähl mal, dass du jobbst dann schon mal und verkaufst Erdbeeren im Sommer. Und was sagen die Leute zu dir? Fruchtschnitt, geht es ihnen heute nicht gut. Weil wenn ich dann schon mal das im Auto vergesse, die Klimaanlage auszumachen und das kommt ein Windzug drauf, dann entzündet sich das auch schon mal. Das Glasauge? Ja. Aber das ist doch aus Glas. Ja, aber es kriegt Zug und die Schleimhaut dahinter schwillt an. Ach so, und dann sieht das irgendwie merkwürdig aus. Ja, lutschig, sag ich mal. Das wird ganz rot und wenn ich die Prothese auf Seite schiebe, läuft mir der Eiter raus. Ach so, oh. Ja gut, dann fragen die Leute, geht's dir nicht gut? Das ist ja auch noch okay. Dann sagt man, ja, ich habe eine Entzündung im Auge, fertig. Oder bohren die noch mehr nach? Ja, die bohren natürlich dann noch mehr nach. Mit der Zeit kennst du ja auch die Leute. Mhm. Aber ich will mich nicht mehr ausziehen lassen. Ich überlege gerade, wo man da noch ansetzen könnte. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. In welchem Bereich würdest du denn gerne arbeiten? In die Produktion. Ich sag mal, was heißt konkret Produktion? Ja, ich bin ein Mensch, der gerne räumt. Der gerne abends sieht, was er getan hat. Mhm. Also Produktion in einer Firma, die was herstellt und da irgendwie in der Fabrik was macht. Ja, ich habe einen kaufmännischen Beruf gelernt. Ich bin ein Typ Mensch, in der kürzesten Zeit am effektivsten zu arbeiten. Und du hast dich auch in dem Beruf, den du gelernt hast, hast dich auch beworben? Nein, nicht mehr. Mhm. Ich möchte es nicht mehr. Wie viel Bewerbung hast du denn in seit 87 losgeschickt? Ich sag mal, jetzt die Zeit, bis ich die Kinder groß hatte, habe ich nachher gar nichts mehr getan. Ne? Wie viele Kinder hast du? Zwillinge, 20. Ah. Männlein und Weiblein. Gut, da war dann eine Zeit, da hattest du genug zu tun mit den Kindern. Genau. Und jetzt. Aber jetzt sind die Flügge, jetzt möchte ich gern wieder was tun. Ja. Und dann war ich letztens auf einem Vorstellungsgespräch für einen 450-Euro-Job. Da sagt sie prompt zu mir, dass sie überhaupt Auto fahren dürfen, ist mir ein Rätsel. Ja, du, ja, wäre ich auch nicht so unter den Schreibtisch gekommen. Was sind das für Äußerungen? Das ist ja diskriminierend, ne? Ja. Das ist ganz klar geregelt, dass du mit deiner Behinderung Auto fahren darfst? Ja, ich fahre mit zwei Außenspiegel und damit lösen sich meine Probleme. Ja, ja, ja. Und das Auto hat eine Einparkhilfe. Ich habe kein Problem. Ist auch alles gesetzlich abgesichert und klar. Du darfst es. Ne? Ich darf es. Ja, die Leute sind schon krass drauf. Die Leute sind krass drauf. Ich weiß nicht mehr, wo ich noch ansetzen soll. Also wir überlegen mal, Iris. Oder vielleicht kriegen wir auch ein paar Tipps von unseren schlauen Zuschauern. Da sind wir oft sehr erfolgreich mit den Tipps von außen. Gestern Abend war ich wieder so deprimiert. Ich war gestern Abend bei einer Freundin auf dem Geburtstag. Na gut, der Alkohol macht's nachher. Ja. Habe ich nur da gesessen und geweint. Ne? Ja, verstehe. Also es geht gar nicht um eine konkrete Anfrage jetzt, wer kann Iris beschäftigen, sondern wohin könnte Iris sich wenden? Wer ist ein guter Multiplikator für so einen Fall? In welcher Gegend wohnst du denn? Wermelskirchen. Ja. Gut, wir machen schlau. Wir rufen dich nochmal an und wir... Heute noch? Ja, gleich nochmal. Und wir harren mal der Dinge, was noch kommt. Und dann werden wir dich in den nächsten Tagen nochmal anrufen. Ja, das ist lieb, da freue ich mich drüber. Sehr gut, Iris. Ich wünsche viel Glück und drück die Daumen. Darf ich noch ein Autogramm haben? Gerne, bitte. Sagst du gleich deine Adresse meiner Mitarbeiter. Ja, mach ich. Tschüss. War schön mit dir. Ja, gebe ich zurück. Tschüss. Tschüss. Ciao. Wegen eines Glasauges. So ein Blödsinn. So ein Blödsinn. Ich finde ja so überhaupt, dass wir, ich habe das ja hier auch schon immer wieder mal gesagt und ich finde, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass in der Öffentlichkeit, in der großen Öffentlichkeit, finde ich, müssten viel mehr behinderte Menschen auftauchen. Den prominenten Behinderten, den prominentesten Behinderten haben wir ja, das ist unser Finanzminister. Aber ich glaube, dass es in vielen anderen Bereichen durchaus auch Möglichkeiten gäbe, auch von der Qualifikation her, behinderte Menschen einzusetzen. Je mehr in der Öffentlichkeit stehen, desto normaler wird es. Und dann spricht man irgendwann gar nicht mehr darüber und alle sind integriert, so wie es dann auch sein muss. Auch wir hier in den Medien sollten uns da an die eigene Nase fassen. Hier ist Markus. Markus ist 35. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Jürgen. Ja, hallo Markus. Und was geht's bei dir? Bei mir geht es eigentlich um zwei Dinge. Da bin ich auch ziemlich verzweifelt, was das angeht. Seit 2 Jahren, wir wohnen in einem Mehrfamilienhaus, haben wir neue Nachbarn bekommen, also vor 2 Jahren. Mhm. Und die sind ausgesprochen laut, sowohl Tag wie auch in der Nacht. Sind die über dir, unter dir, neben dir? Ja, was du willst. Nee, alles wo wohnen die? Wohnen die über dir oder unter dir? Über mir, unter mir, neben mir. Also sind überall neue Nachbarn eingezogen? Ganz recht. Also 3 oder 4 neue Nachbarn? Richtig, ja, ganz genau. Ach so, ich dachte, eine Wohnung sei neu belegt. Nein, nein, nein, nein. Das Haus wurde ein bisschen hergerichtet vom Vermieter. der auch im Haus wohnt. Und dann waren die Wohnungen leer und es sind eben neue Mieter reingekommen. Und du lebst mit deiner Frau? Ich lebe mit meiner Mutter zusammen. Und zwar liegt es daran, weil ich schwerst Morbus Crohn erkrankt bin. Und meine Mutter und ich sind ein sehr, sehr gutes, eingespieltes Team und sie kümmert sich auch um mich. Weil, bist du Frührentner? Ja. Ja. Und das, ist das zu Hause noch mehr wichtig, weil du immer zu Hause bist. Da muss es also richtig. Auch, verstehe. Richtig. Also wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter ist 60. Ja. Und was sie nicht machen kann, das macht dann ich und umgekehrt. Und wir helfen uns da also gegenseitig. Und hast du immer schon mit deiner Mutter zusammen gewohnt? Also nach der Scheidung mit meiner Eltern, von meinen Eltern war das eigentlich gar keine Option, dass ich mit 17 woanders hingehe. Ja. Und dann sind wir einfach zusammengeblieben. Es hat sich dann so weiterentwickelt und Gab es denn deinerseits irgendwie zwischendurch auch mal eine Phase, dass du verliebt warst und eine Partnerin hattest? Ja, das durchaus. Das hat sich allerdings insofern unglücklich entzweit, weil die Partnerin dann weggezogen ist aus beruflichen Gründen. Und somit hat sich das kurz bevor es dazu kam, eine Familie zu gründen, praktisch entzweit. Dann wärst du ja, hättest du ja auch vor dem Problem gestanden, ich muss die Mutter allein lassen und gehe in eine eigene Wohnung. Das wäre nicht das Problem gewesen. Das wäre auch okay für deine Mutter? Absolut, ja. Absolut. Das Problem ist also, dass ich eben krank zu Hause bin, die meiste Zeit hier bin. Tags wie nachts ist es eben sehr, sehr laut. Und es nimmt eben auch keine Rücksicht. Wir haben schon sehr, sehr häufig den Vermieter angesprochen. Es musste sogar zum Anwalt. Der wohnt ja auch im Haus, hast du? Richtig, ja. Und der merkt das nicht? Alles mit. Es ist ihm egal. Es ist ihm völlig egal. Was machen denn die ganzen anderen Mietparteien von Krach? In welcher Form? Ach, das ist eine ganze Reihe. Die schlagen mit den Türen, die schreien rum, die kriegen einen Haufen Gäste. Hier sind so viele Leute unterwegs, dass man meinen könnte, das ist ein Hotel. Tags wie nachts, wie gesagt, hat mir überhaupt keine Ruhe. Ich habe seit 2 Jahren nicht eine Nacht mehr durchgeschlafen. Ich habe weil mein Anwalt mir das empfohlen hat, ein Protokoll geschrieben, wann was passiert. Das hat jetzt mittlerweile 400 DIN A4 Seiten. Ach du Jürgen. Also du hast schon einen Anwalt eingeschaltet. Ja, ganz recht, ja. Und selbst das scheint keine Reaktion vom Vermieter in den Finger zu jucken. Meine spontane Überlegung, Markus. Manchmal ist es ja klüger, nachzugeben. Warum zieht ihr nicht aus? Wir sind seit einem Jahr auf der Suche, sitzen mit gepackten Kartons und Koffern hier und haben das Problem jetzt, dass wir keine Wohnung finden. Wie kommt und zwar das? Da gibt es verschiedene Gründe. Entweder sind die Wohnungen, die was taugen würden, zu teuer. Die vom Preis her in Frage kämen, sind spartanische, in Anführungszeichen, Löcher, wo eigentlich keiner rein will. Oder sind noch mehr Wohneinheiten in diesen Gebäuden. Und dann die Vorteile gegenüber Rentnern. Ich habe sowas noch nicht erlebt, gegenüber Mutter-Sohn-Gespann. Ich habe mir anhören müssen von Maklern, ihre Mutter ist ja kurz vor dem Ableben, wollen Sie sie nicht in ein Altersheim packen? Da drehe ich mich um und mache auf den Satz kehrt, weil natürlich. Sowas höre ich mir nicht an. Natürlich. Und das finde ich sowas von schlimm, wenn man sich mal überlegt, wo sollen die deutschen Rentner denn hin, egal wie alt sie sind oder was für Krankheiten oder so. Ja, die werden richtig ins Abseits gedrängt. Also du empfindest und das Einzige, was man machen kann, ist sich wirklich noch ein Loch zu schaufeln und da rein zu kriechen. Ja, also du empfindest das als sehr diskriminierend Rentnern gegenüber oder Leuten, die eine ungewöhnliche WG haben, so wie ihr beiden. Ich finde es nicht als ungewöhnliche WG. Es gibt ja auch Generationenhäuser, ja, natürlich. Wo ganze Familien zusammen leben. Es geht ja auch niemandem was an, wer da mit wem in der Wohnung zusammenwohnt. Wohnst du denn, in welcher Stadt wohnst du denn? Das ist im Raum Esslingen. Ja. Ja. Ich kann die Situation da jetzt nicht so beurteilen. Also es sind sehr, sehr hohe Preise hier. Das kann man schon mal so weit sagen. Im Stuttgarter Flughafen. Ja. Das macht natürlich auch viel aus. Die Industrie ist relativ hoch. Ich habe mich in Deutschland umgeguckt. Genau, lass mich fragen. Es gibt auch Wohnungsbaugenossenschaften. Es gibt Sozialwohnungen. Es gibt ja eine ganze Menge auch, die eben nicht so sehr teuer sind, wo man sich auch drum kümmern kann. Hast du diese ganzen Sachen auch schon ausgeschöpft? Also ich habe mit X Maklern gesprochen. Was den Sozialbau oder von städtischen Wohnungen angeht, bekommt man überhaupt keine Hilfe. Man wird praktisch degradiert auf unterste Stufe. Man ist ja nur ein Bittsteller, ja, um eine Wohnung oder muss man fast sagen, ein Bett irgendwo zu kriegen. Hm. Das ist wirklich unterste Stufe, wie einem die Menschen da entgegentreten. Gerade die Beamten, musste ich feststellen, haben sowas von negativ reagiert, als wir da aufgetaucht sind. Mhm. Und das fand ich schon sehr, sehr... Seid ihr denn finanziell in einem relativ normalen Rahmen oder könnt ihr wirklich nur sehr wenig bezahlen? Ja, wie viel, gleich sagen wir es so offen, wie viel könnt ihr denn zahlen? Also jetzt zahlen wir eine Miete von 750 Euro und das ist eigentlich schon relativ hoch, muss ich sagen. Naja, klar. Ja. Das stimmt. Also wir hatten eigentlich gehofft, in Zukunft weniger zu bezahlen. Wir würden auch außerhalb von der Stadt irgendwo hinziehen. Das Problem dann wieder mit dem Transport, wenn was passieren würde bei mir. Mhm. Weil ich ja eben schwerst Morbus Crohn krank bin. Ich bin ein paar Mal schon daran fast gestorben. Ja. Und das ist, glaube ich, der Punkt. Ich glaube, das ist der Punkt, wo man hingreifen kann, dass man dich unterstützt oder dass man dir zumindest eine gewisse Hilfe bei der Suche zur Seite stellt. Ich kann es nicht glauben, dass auch im Raum Stuttgart, Großraum Stuttgart, in dieser Preisklasse keine Wohnung für zwei ordentliche Leute zu finden ist. Das kann ich gar nicht glauben. Wir müssen. Es gibt durchaus Wohnungen, die in dieser Preisklasse liegen, aber das sind dann, wie gesagt, entweder noch größere Wohnhäuser, als es hier schon der Fall ist. Da habe ich dann eben auch zum großen Teil die Befürchtung und wurde mir dann auch, als ich mir einige angeguckt habe, bestätigt, dass es dann auch nicht gerade toll aussieht dort. Und das kann man nicht generell so sagen. Es gibt sehr große Häuser, die sehr gut geführt sind und das bezweifle ich nicht, ja, aber das, was ich gesehen habe, war halt eben nicht der Fall, ne? Und es sah dann auch das Umfeld außenrum nicht gerade gepflegt aus. Ich meine, im Internet kann man viel reinschreiben und die Fotos sehen besser aus, als die Wirklichkeit dann dargestellt wird. Wie lange sucht ihr denn jetzt schon so richtig intensiv? 12 Monate. 12 Monate? Jeden Tag. Jeden Tag. Das ist deine Hauptaufgabe im Moment, Wohnung suchen. Naja, ich kann mich nicht so lange auf den Computer konzentrieren oder auf die Zeitungen, weil das sehr anstrengend für mich ist, aber eine halbe Stunde gucke ich rein, dann mache ich 1-2 Stunden Pause und dann gucke ich wieder mal 20 Minuten, also so, dass ich am Tag schon einiges an Zeit zusammenkriege. Ich habe so das Gefühl, das kann ich nicht beurteilen, das werden wir gleich mal im Hintergrund versuchen rauszubekommen, dass du noch nicht alle Kanäle ausgenutzt hast, die du anpeilen kannst für die Suche. Das ist durchaus möglich, ja. Ja, ja, da müssen wir dann gleich mal gucken. Wie schlägt das denn so auf die Stimmung zwischen dir und deiner Mutter nieder, die ganze Situation? Naja, also dadurch, dass die Menschen, die hier ein- und ausgehen, sich wirklich unzivilisiert benehmen und keine Rücksicht nehmen auf einen kranken Menschen oder auf Ältere. Es ist nicht nur wir sind in Rente, es sind auch noch andere Menschen hier in Rente. Aber es wird einfach keine Rücksicht genommen und dadurch, dass dem Vermieter alles egal ist und der seine Miete kassiert, das ist sowas von furchtbar. Ich meinte jetzt allein mit der Frage, liegen euch bei euch die Nerven blank? Streitet ihr vielleicht sogar schon deshalb öfter, ihr beiden, deine Mutter und du? Also ich bin ja sowieso gerne mal depressiv aufgrund meiner Grunderkrankungen und den anderen Erkrankungen, die sich daraus entwickelt haben. Und das ist natürlich für meine Mutter besonders belastend, für meinen Vater auch. Ach so, den Vater gibt's auch noch. Ja, der wohnt aber nicht hier bei uns. Meine Eltern sind geschieden. Ach so, ist aber auch so oft er kann hier, aber es ist halt auch so, dass sie mitbekommen haben, mehrfach, wie ich fast gestorben bin, musste mit ansehen, wie ich ein paar Mal fast gestorben bin. Mhm. Und das ist natürlich extrem belastend. Natürlich. Und das bei vollem Bewusstsein. Also das ist dann nicht einfach, da kippt man um. Also ich werde auch keine 60 Jahre alt werden, das haben mir die Ärzte auch bestätigt schon. So Markus, es geht ja jetzt darum, vielleicht können wir dir ein bisschen helfen, zumindest mit Tipps, wohin du dich wenden kannst bezüglich der Wohnungssuche. Das war ja, glaube ich, auch dein Anliegen, dass man da vielleicht ein bisschen irgendeine Info noch kriegt. Um die Info bemühen wir uns jetzt. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Okay, prima, danke schön. Alles Gute dir und deiner Mutter, Markus. Danke schön. Tschüss, ciao. Gute Zeit dir. Ciao. Dankeschön. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. In der Technik heute Valentin Kircher. Nächste Woche heißt unser Hauptthema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gescheitert. Ansonsten jeden Tag freie Themennacht und ihr könnt ja immer mailen domian@wdr.de. Montagnacht sehen und hören wir uns wieder. Ich hoffe pünktlich 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis dahin, ciao.